kenn nur Cash. 2010, Lost in Paradise, aha. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Gott, gib mir die Kraft zu fliegen, die ich jetzt brauch, weil ich es alleine nicht mehr schaffe und ich setz aus. Ich zeige euch, was ich fühl, was mich quält, was ich denke, auch wenn mich das Gefühl, das mich quält, jetzt erhängt. Ich bleibe trotzdem stark, damit du besser pennst und lach mich jetzt nicht aus, weil du mich nicht kennst. Ich liege im Gras und die Wolken ziehen vorbei. Ich denk gerade nach und mein Kopf ist langsam frei. Frei für eine Sorge mehr, die ich hab, weil ich einfach schwächer werde. Tag für Tag, Tag für Tag zieht mein Leben wie ein Zug vorbei. Mann, es ist so schwer, Ken und Cash zu sein, Scheiße zu fressen, Tag aus, Tag ein. Doch ist es irgendwann wieder so weit, wenn ich einen Beat höre und einen Text schreib, dann bin ich einfach weg, Lost in Paradise. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, aha, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Das sind meine Zeilen, die ich hier am Mic erzähl. 17 Jahre auf der Welt und hab's meist erlebt, dass es sich in meinem Leben nur um Leiden dreht. Hätte nicht gedacht, dass mein Vater von mir geht. Doch egal, jetzt ist es zu spät. Ich hab gemerkt, dass sich die Welt auch ohne ihn dreht. Ich bin aufgewachsen, ja auch ohne Vater, denn der Typ, der da war, hinterließ nur nen Krater. Jeden Tag nen Kater von Mike, den er trank. Hab sich ausgehalten, weil er nach Lügen stank. Und dann wurde ich übelst krank. Scheiße, jetzt hab ich erstmal verdammt, Gott sei Dank hab ich das alles hier erlebt. Denn sonst wüsste ich nicht, dass sich alles nur um Lügen dreht. Ich falte meine Hände und hoffe, ihr versteht, wie es in meiner Welt zugeht und wie's mir geht. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise. Wenn es wieder mal keiner begreift, wie es mir geht und wie ich hier fight, greif ich zu nem Stift und nehme mir Zeit, breite meine Flügel aus und flieg in Richtung Paradise.